stirbt die Biene, wenn sie sticht, doch nicht der Nosferatu. Er labt sich an dem Blut und seine Kraft lebt wieder auf. Er wird jung mit jedem Biss, der Feind der Feinde, Nosferatu. So stark wie 20 Mann ist er allein. So lang schon liegt der Fluch auf uns, der Fluch des Nosferatu. Das Kind, das man zu Grabe trägt, wird nicht das Letzte sein. Doch schon bald schlag ich zurück und ich vernichte Nosferatu. Vermodern soll sein Fleisch und sein Gebein. Der Fluch auf uns, der Fluch des Nosferatu. Das Kind, das man zu Grabe trägt, wird nicht das Letzte sein. Doch schon bald schlag ich zurück und ich vernichte Nosferatu. Vermodern soll sein Fleisch